Kontrollen und das Visa. Grenzen, die noch passierbar sind. Umschau, denn man war noch nie da. Ziele sind noch nicht vorbestimmt. International, Leben ist global. Versuche es doch mal. International, Neuland, es ändert sich das Klima. Fotos werden Wirklichkeit. International, Leben ist global. Versuche es doch mal. International, Herkunft, ja, das ist nur ein Anfang. Heimat kennt keinen festen Ort. Sprachen, sie finden deinen Anklang. Zukunft, sie lebt von diesem Wort. International, Leben ist global. Versuche es doch mal. International. Bis wir starten. Reisen, sie können endlos sein. Ultrafrequenzen und Sternkarten leiten uns dann sicher heim. International, Leben ist global. Versuche es doch mal. International. International, Leben ist global, versuche es doch mal. International, Leben ist global, versuche es doch mal. International, international.